Kurze Durchsage. Joffrey kann heute erst später, deshalb werde ich die Moderation machen. Und wenn nichts dagegen spricht und Astrid ist krank entschuldigt, Christus weiß es nicht genau, dann würde ich um 20 Uhr die Sitzung eröffnen. Wie gesagt, Moderation mache ich. Ich sehe schon, Heinerle macht die Aufnahme bereits. Und das Protokoll sollte man zusammen machen. So, hätten wir den organisatorischen Teil bzw. den formellen Teil. Dann begrüße ich nochmal alle Zuhörer und alle Anwesenden. Und wir kämen zum Top 0 organisatorisches. Ich denke, das kann man nachlesen, da ist nichts eingetragen. Dann können wir, wenn kein Widerspruch ist, gleich zu Top 1 gehen. Laufende Projekte. Da haben wir als erstes die bundesweite Themenwoche. Da hat sich Michael für heute entschuldigt. Ich denke, da wird nichts Neues oder gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Hört mich überhaupt jemand? Jo. Natürlich. Jo. Gut. Da scheint keine Nachfrage zu sein, denn zweite Freiheitsserver. Ich sehe Pirat Slash im Augenblick nicht, aber das scheint, so wie Astrid das gesagt hat, zu laufen. Wenn es was Neues gibt, meldet er sich. Dann kämen wir jetzt zu Wahlkampf. Dort ist neu eingetragen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Mecklenburg-Vorpommern, ist da jemand da? Scheint noch nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir gleich zu Berlin, da ist was eingetragen. Aber Therese kann ja nie, die hat ja jetzt auch LAVO-Sitzung oder irgend sowas in diese Richtung. Haben die Berliner immer Dienstag LAVO-Sitzung? Also zumindest hat Therese gesagt, dass sie eigentlich nie hier sein kann, aber zugesagt, eigentlich immer, wenn was gibt, es ja einzutragen, wie es ja diesmal auch geschehen ist. Okay. Dann eventuell fürs Protokoll gibt es also einen Eintrag, die werden in der nächsten Woche einen Wahlkampfsquad gründen und viele Ideen und Inspirationen bündeln, konkrete Arbeitsgruppe planen, konkrete Arbeitstreffer zu Plakate und zu geplanten Events machen. Denn am Wochenende 20.03. rufen sie zur Teilnahme am Karneval der Geflüchteten auf. Und unter drin ist noch über den Wahlkampf, über die Ziele, sind noch ein paar Dinge bemerkt, aber das kann man dann im Protokoll nachlesen. Dann sind wir eigentlich mit Top 1 durch und kommen zum Bericht der politischen Geschäftsführer. Wie gesagt, Astrid ist entschuldigt, Christoph sehe ich jetzt auch nicht, dann wäre die Bundespolgeps nicht da, tue Dinge. Dann würden wir zu den Länderpolgefs übergehen. Das wäre an erster Stelle Baden-Württemberg. Tut Dinge. Dann Bayern. Olaf ist auch entschuldigt, der ist heute auf einem Kommunaltermin. Dann kämen wir zu Berlin. Therese kann ja nicht sprechen und kann nicht da sein, tut also auch Dinge. Dann Brandenburg. Dann fängt Brandenburg an. Ja, wir werden am nächsten Samstag unseren Programm-Landesparteitag haben. Das wird jetzt nichts groß Richtungsweisendes sein, sondern eigentlich eine Fortentwicklung des vorhandenen Programms. Ein paar neue Sachen kommen hinzu. Sachen werden geschärft werden. Ja, und wir hatten eigentlich jetzt zumindest auch mal wieder geschafft, vernünftig in die Presse hineinzukommen. Es gab ja im Brandenburg jetzt vor ein paar Tagen. Die ist die Frage aufgekommen, ob der Verfassungsschutz Brandenburg durch den Vorrang vom Quellenschutz verhindert hat, dass die NSU-Täter frühzeitig ergriffen werden konnten. Und in diesem Zusammenhang haben wir per Pressemeldung und Blog einen NSU-Ausschuss, die Einsetzung eines NSU-Ausschusses gefordert und waren damit auch frühzeitig genug haben wir das publiziert, sodass es auch in die Presse hineingekommen ist. Einige Presseberichte gibt es dazu. Und das ist jetzt erstmal das Wesentliche, was ich jetzt von dieser Woche zu berichten habe. Fragen bitte. Los, jetzt dürft ihr Frage. Ja, dann frage ich mal, wie macht ihr eigentlich euer Programm? Also ich habe es ja so gemacht, dass ich mal durch alle Portale gegangen bin und geguckt habe, was haben sich eigentlich andere ausgedacht, muss ich das Rad neu erfinden. Jess macht das in Berlin jetzt ähnlich und das wäre doch eigentlich eine Vorgehensweise, um mal zu gucken, wo hat man Sachen, die vielleicht das eigene Programm tatsächlich noch ergänzen und die Ideen, auf die andere schon gekommen sind und auch dafür zu sorgen, dass wir möglicherweise nicht irgendwann mal in die Situation kommen, dass wir innerhalb der Länder unterschiedliche Sichtweisen zu verschiedensten Dingen haben, wie ich das heute schon mal in einem Blog lesen durfte zum Thema Ladenschluss. Ja, wir haben ein Antragsportal und in diesem Antragsportal werden halt Anträge eingestellt und in diesem Jahr sind vor allen Dingen zwei Piraten sehr aktiv gewesen. Einer hat sich auf Modifikationen der Landessatzung gestürzt und der andere, Bastian, auf programmatische Ergänzung. Und Bastian ist, so wie ich das mit verstanden habe, durchaus auch durch andere Landesprogramme geguckt und hat da Raubmord kopiert, was bei uns fehlt und sinnvoll ergänzt werden kann. Also genau das Vorgehen, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast oder angeregt hast. Ja, seine Anträge kamen mir sehr bekannt vor. Ja, denke ich mir doch. Okay, danke. Noch weitere Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu Bremen. Tut Dinge. Die andere Hansestadt Hamburg tut auch Dinge. Dann Hessen. Schnappi. Schnappi. Ja, guten Abend. Hessen calling in. Ja, wie sage ich das? Ja, wir befinden uns noch im Kommunalwahlaufbereitungsgedöns. Und währenddessen bei den einzelnen Kreisverbänden in den jeweiligen Stadtverordneten, gewählten Stadtverordneten inzwischen die ersten Fraktionsgespräche stattfinden. Das ist sehr erfreulich. Also wir werden bei den großen Städten zumindest auch gefragt und da ist großes Interesse da. Ich freue mich bald, tolle Neuigkeiten, gute Neuigkeiten verkünden zu können. Es ist sehr, sehr spannend. Deswegen haben wir auch noch nicht wirklich unsere Kommunalwahlkandidatenkarte aufgeführt, weil wir das dann wenn wir alles fertig haben, dann auch präsentieren werden. Der Landesvorstand kommt jetzt endlich dazu, wieder die Tickets oder einzelne Aufgaben, die im Kommunalwahlkampf vernachlässigt wurden, zu bearbeiten. Da gehören sehr viele E-Mails mit Fragen dazu. Die haben wir alle bekommen, aber wir hatten irgendwie keine Zeit, die zu beantworten. Ich weiß, dass die Person gerade auch zuhört. Landesvorstandssitzung morgen Abend. Dann haben wir vorgenommen, ein Butter bei die Fische Termin zu machen, also über die vergangene Wahl zu sprechen, überhaupt, was lief letztes Jahr, was können wir anders machen und dann endlich mal, wohin wollen wir Piraten in Hessen steuern? Was soll passieren? Für uns im Landesvorstand noch ganz wichtig, die Landesgeschäftsstelle muss umgezogen werden, weil die bis Ende des Monats ausläuft. Da hoffe ich, morgen mehr Informationen preisgeben zu können. Und natürlich unseren politischen inhaltlichen Kampf wieder aufzunehmen und sichtbar zu werden. Also nicht nur auf irgendwas zu reagieren, sondern auch mal komplett unsere eigentlichen Inhalte voranzutreiben und nicht auf andere Leute zu reagieren. Das ist so mein kleines Ding, was ich noch gerne machen möchte und versuchen möchte, noch irgendwie durchzustarten, bevor ich komplett aufgebe. Nein, nein. Also wir starten jetzt langsam wieder durch und müssen aus der Schockstarre rauskommen, finde ich. Wir haben tolle Tools, wir haben Wiki Arguments installiert bekommen von der Hessen IT. Es gilt jetzt nur noch darum, sie sinnvoll zu füttern und einen eventuellen Landesparteitag nochmal vorzubereiten, wenn die Leute es wünschen. Ja, so viel dazu erstmal. Gut, gibt es Frage an Hessen? Ja, ich habe eine Frage. Jetzt im Nachgang der Kommunalwahlen bei euch, wie seid ihr im Lande noch personell aufgestellt? Gibt es da weitere Rückzüge oder ist das dieses Mutmachen, was du jetzt ansprichst, ist das die vorherrschende Haltung? Ja, nicht so ganz. Also es ist deswegen ist halt uns ganz wichtig, dieser Butter bei die Fische-Termin, weil vorher gibt's einfach noch, es sind noch unausgesprochene Sachen die letzten Jahre gewesen, nie aufgearbeitet worden. Es herrscht bei vielen Resignation, muss ich zugeben. Es ist, viele Kreisverbände reduzieren sich auf ein über 20. oder 10. Also es ist ganz wenig von aktiven Leuten. Und bevor wir irgendwelche anderen Sachen machen, brauchen wir wieder den Spaß, die Kreativität. Versuchen gerade einzelnen Städten, zumindest mit neuen Mitgliedern, denen mehr Aufgaben und Verantwortung zu übertragen. Weil wir waren ja schon mal so, dass wir kein Geld hatten, sag ich mal, als Piraten, haben trotzdem was gerockt. Und wir müssen wieder mehr in diese Geschichte rein, dass wir Fragen bohren können. Also wir müssen uns immer wieder trauen, unangenehm zu werden, eventuell auch mit mehr Spaß an der Sache und nicht zu sehr verbissen auf irgendwelche Prozente. Ich meine, die Sache ist jetzt gelaufen für uns, da jetzt irgendwie da in Hessen zumindest, da haben wir jetzt erstmal gerade für dieses Jahr keine Wahlen mehr. Aber jetzt geht es darum, das, was wir da haben, dass wir die kommunalen Politiker gleich am Anfang unterstützen, gleich von Anfang an einbeziehen in Prozesse, in Tools. Und ich hoffe, dass dann irgendwelche Leute, die uns immer wieder mit Klagen überschütten, irgendwann mal auch mal keinen Bock mehr haben. Wir ziehen Sachen durch und ich habe keinen, also ja genau. Ich kann noch nicht sagen, ob das klappt, aber besser als Sand in den Kopf. Nee, Kopf in den Sand stecken, meine ich, sorry. Danke. Noch weitere Frage an Hessen? Das scheint nicht der Fall, dann kämen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Aber die haben auch, glaube ich, Vorstandssitzung. Dann Niedersachsen. Jo, hört mich jemand? Jo. Gut. Okay, ich hatte mich zwar eigentlich heute entschuldigt, weil ich mit gar viel Fieber im Bett liege. Ich habe mich jetzt aber erstmal gedopt, weil ich denke, dass das wichtig ist. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also, Niedersachsen haben wir halt die Vorbereitung für die Anti-TTIP-Demo am Wochenende. Am 23. ist es. April, Entschuldigung, also nicht jetzt. Da ist ein riesiges Aktionsbündnis, das hier mächtig am Arbeiten ist und also wohl tatsächlich, es werden sehr viele Leute erwartet. Es scheint, wenn die wirklich alle auftauchen hier, so sich um die größte Demo in Hannover in den letzten 15, 20 Jahren zu handeln. Also kommt alle, bitte kommt, wir müssen da irgendwie was machen. So, dann, was wir natürlich haben, wie überall in Deutschland, ist der Wahlschock. Also das war ja wirklich kein großes Luxus-Wahlerlebnis. Und ich habe überall, wo ich hin und überall um mich um Diskussionen. Jeder spricht mich an, wie kann das sein, was kann man dagegen tun und so weiter und so weiter. Also man ist ja teilweise wirklich in Erklärungsnot. Irgendwie fällt man natürlich einiges zu ein, aber es bedeutet für mich auch, dass wir einen Wahlkampf führen müssen, der einfach nicht so ist wie gehabt. Also nicht einfach Zettelchen verteilen, am Stand stehen und dumm gucken und irgendwelche dummes Gesicht machen, sondern wie die Berliner oben auch schon erwähnt haben, was ich ganz toll finde, Aktion. Also wir müssen raus aus diesem Nest, aus diesem komischen Papiernest und hinterm Bildschirm raus und wirklich einfach sichtbar werden, so richtig. Und so wenig Aktive wir hier haben, wir müssen uns irgendwas überlegen, dass es halt vielleicht einfach Geld kostet und wenig Manpower, aber einfach ja, laut werden, richtig laut, finde ich eben auch schnappi wie du. Da haben wir jetzt hier die ersten Aufstellungsversammlungen gehabt, also schon 16 bis jetzt. Wir haben am Wochenende die hier in Hannover am Samstag. Da tut sich so einiges, vor allen Dingen gegen Göttingen war sehr schön. Also da waren einige sehr enthusiastische und sehr, sehr tolle Leute drin. Die haben also richtig Power gemacht. Da. Fand ich toll, war richtig animierend. Dann haben wir Wahlkampfbudget auf 50.000 festgelegt und da sind wir innerhalb des Landesvorstands keineswegs einig, wie der verteilt wird. Es gibt also zwei Flügel, die eine ist Cash und die andere ist Payshop und viel mehr möchte ich da jetzt erstmal gar nicht zu sagen. Wir haben uns noch nicht einigen können, beim letzten Mal ist also weder Zustimmung noch irgendwas passiert. Wir haben also zwei für, zwei gegen, eine Enthaltung, also ist nicht. Wir müssen neu diskutieren und schauen, wie das passiert und hoffentlich bald, weil wir müssen loslegen, anders geht's nicht. So, ich danke euch. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Anmerkung. Wir haben in Hessen unsere 30.000 Euro für... ich wollte nur sagen, wir haben einen Schlüssel gehabt für den Wahlkampfbudget. Fragt mal bei uns nach, dann können wir euch was schicken, weil wir haben unsere 30.000 Euro, die wir angesetzt haben, nicht ganz erschöpft. Und vielleicht kann man daraus lernen und da braucht ihr nicht alles doppelt machen. Aber also schickt uns mal eine Mail, dann kann uns die Jeanette euch was schicken. Okay, gerne. Es geht also weniger um einen Schlüssel. Also wir haben hier einiges an Schlüsseln. Thomas macht noch ganz tolle Ideen und ganz tolle Vorschläge, die eigentlich alle akzeptabel sind. Es ist mehr so ein bisschen ideologisch das Ganze. Und zwar die Wahlkämpfer, die in den letzten Jahren so viel Spenden eingesammelt hat, würden halt einfach gern Cash sehen, weil sie damit Aktionen machen müssen oder wollten, die halt dann sich nicht unbedingt auf den Payshop betreffen. Und da gibt es einen Flügel, der halt natürlich lieber das Geld zurückhaben will, in der Partei selber und dementsprechend halt Material zur Verfügung stellen will in einer bestimmten Höhe, einfach in einer bestimmten Betragshöhe und dann so noch so einen kleinen Rest, der aufgeteilt wird in Cash und das ist eigentlich unser Grundproblem. Da müssen wir mal diskutieren jetzt. Gut, liegt das im Augenblick was bei mir oder... war es auch bei anderen. Also bei mir war das teilweise abgehackt. Ich hab's gut verstanden. Okay, dann kann das ja vielleicht an meiner Verbindung liegen. Okay, noch Frage an Wolf? Nee, nur eine Anmerkung. Für krank und gedopt war das fantastisch. Oh, danke. Ich tue my very best. Ich sitze hier im Bett mit dem Laptop auf den Knien und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Aber danke. Hab's noch einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Ich bleib noch, solange es geht. Wolf, vielleicht eine Anregung, wenn ihr, weil ihr drin steht hier, bisherige Möglichkeiten und so haben nicht wirklich gegriffen, dass man vielleicht nochmal auf die Agenda nimmt, weil jetzt kommt der Berlin, die machen sich ja auch schon Gedanken, etwas zu verändern oder so irgendwas, dass man sich in Rat Strategiegruppe, dass man das vielleicht hier in der Polgap oder sonst irgendwo nochmal zu einem Projekt macht, sich so über unterschiedliche Strategien, weil man muss ja überall das Rad neu erfinden, dass man sich da nochmal zusammenschließt. Müssen wir dann mal mit Christus und Astrid und dem Rest und eben auch der Paul Gaps allgemein hier besprechen. Ich reg das mal an, dass wir das vielleicht für die nächste Paul Gaps Runde mit auf die Agenda nehmen. Ja, das finde ich natürlich total toll, weil mir das sehr viel helfen würde. Ich habe so einige Ideen und auch schon einiges ins Rollen gebracht, möchte ich aber noch nichts zu sagen, weil ich noch keine konkreten Zahlen habe. Aber ich hätte euch natürlich gern mal hier auch Ja, vielleicht bin ich zu analog, aber ich hätte einfach mal gerne eine Beugelf-Runde wieder. Wir würden euch gerne einladen hier mal und ja, am Wochenende irgendwie einen Tag auf die Kacke hauen. Ich weiß nicht, ob ihr Lust zu habt. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten. Es müsste halt ziemlich zeitnah sein, weil ihr ja auch jetzt in die Planung gehen solltet, die Berliner auch. Die AV sind ja in Berlin zu Großteilen durch. Ne? Und dass man jetzt da auch abgezielt auf die Kandidaten. Das wäre, weil das hat in der letzten Wahlkämpfe meiner Meinung nach ein bisschen gefehlt. Das war die ganze Strategiegeschichte. Also da sollte man sich vielleicht Gedanken drüber machen. Und da ich glaube, die Runde hier auch nicht die schlechteste dafür, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, super. Also wenn es irgendwie klappen würde, das wäre natürlich genial. Gut. Dann noch Frage an Wolf. Ich vermute mal, Wolf, du mit deiner Krankheit, du möchtest dich ausklinken oder zumindest dir zuhören. In dem Fall, falls du rausgehst, von mir, von meiner Seite schon mal gute Besserung. Oh, ich danke dir. Bleib, solange es geht, irgendwie noch hier. Ich heiße übrigens Adam. Wolf ist mein Nachname. Macht aber nichts. Also wenn du mich lieber Wolf nennst, auch okay. Ja, ja, steht also im Pad bereits, aber Wolf gefällt mir irgendwie. Passt zu dir, weil du ja Seeler Wolf hier unter drin stehen hast, habe ich gedacht, vielleicht ist das als Erkennungsmerkmal. Ja, und so leicht kommt man zum Spitznamen. Kannst mal sehen, siehst du. Ne? Frag mal, wo ich meinen her habe. Okay, kleine Funfuck am Rande. Wenn keine Frage mehr an Niedersachsen sind, dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Marsch. Ja, moin. Nachdem ich gestern in einem ziemlich tiefen Tal gewesen bin, so psychisch, ne? Ihr wisst warum, bin ich da rausgeholt worden. Das hat jetzt aber nichts mit meinem NRW-Protokoll oder Ähnlichem zu tun. Indem ich eine benachbarte Kommune anrief und fragte, ob ich Freifunk da machen könnte in den geflüchteten Unterkünften. Yay, da ging es mir wieder besser. So, jetzt zu NRW Vergangenes. Wir hatten am Samstag im Unterfekthaus in Essen, also nicht wir, sondern die Piratenfraktion, eine Veranstaltung genannt Fahrscheinfreitag. Da wurde halt über fahrscheinlosen, ticketlosen ÖPNV referiert. War ganz gut besucht mit, ich schätze, ich habe sie nicht gezählt, 40 bis 50 Teilnehmern. War auch ein guter Teil Socializing dabei und ich glaube, da haben viele Leute viel mitgenommen. Am darauffolgenden Sonntag, am 13.03. hatten wir an selber Stelle, also auch im Unterfekthaus in Essen, das kommunale Vernetzungstreffen. Auch da war circa diese Anzahl an Menschen da. Wir haben da einen sehr informativen Vortrag von einer Dame bekommen, die in Dortmund Asylanträge, Geflüchtetenbegleitung und so weiter macht. Und ich glaube, das war auch sehr viel, sehr guter Input. Auch hier wieder ganz viel Socializing, ganz viel Input. Natürlich zum Schluss auch Gespräche über dieses Kackergebnis oder die Kackergebnisse, muss man ja sagen. Schöne Sache. Ist sicherlich auch für Piraten außerhalb NRWs interessant. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen früher ankündigen sollte. Heute war mal wieder ein Car-Office, also Fraktion vor Ort, dieses Mal in Wuppertal. Wir hatten ganz gut Besuch. Wir haben tatsächlich auch Bürgeranfragen direkt in die Fraktionssitzung einbringen können und sie wenige Minuten später aus der Fraktionssitzung gestreamt beantwortet bekommen. Bürger waren begeistert, also wirklich leuchtende Augen und boah, super, wie ihr das macht und ganz tolle Sache, also voller Erfolg. Morgen ist das Car-Office der Fraktion in Moers und bindet die Bürger da in die Landtagsarbeit ein. Und ihr wisst alle, am kommenden Wochenende haben wir unseren LPT in Soest, zu dem ich gerne die hier Anwesenden jetzt einladen möchte, im Sinne von kommt doch vorbei. Und wir finden sicherlich auch einen Moment, einen Slot, einen Raum und ein Stückchen Zeit, um das, was eben angesprochen wurde, Brainstorming, Ideen, was machen wir anders, zu besprechen. Natürlich werden wir da dann sicherlich nicht vollständig sein, aber ich könnte mir vorstellen, Niedersachsen hat nach Soest nicht ganz so weit. Hessen könnte den Weg auch noch schaffen, so einmal durchs Sauerland und durchs Bergische. Ich fände es gut. Bei ja, wir würden sicherlich beide gerne kommen, Adam und ich, aber wir kandidieren am Sonntag selber halt hier zur Kommunalwahl. Naja, dann bleibt ja der Samstag. Nein, okay, ich verstehe es. Sondern die Idee, die bei uns in NRW wahlkampfmäßig gerade rumgeistert, ist tatsächlich eine Hüpfburg, die wir anschaffen und womit dann Piraten zu allen möglichen, gnadenlos zu allen möglichen Volksfesten, Kinderbespaßungsacts, wo man so ein Ding einsetzen kann, hinfährt. Sprich, im Vorfeld gucken, wo ist welche Veranstaltung, wir bieten an, wir bestellen euch eine Hüpfburg dahin. Weil so käme man garantiert mit Dutzenden von Eltern, die ihre Kinder da beaufsichtigen, ins Gespräch, weil die schieben riesen Langeweile, wenn die Kinder da rumhüpfen und haben viel Zeit zu reden. Wie macht ihr das haftungsrechtlich? Das ist eine Idee, die im Moment gewälzt wird. Noch haben wir da gar nichts umgesetzt. Okay, dann macht euch da mal drüber Gedanken. Ja, danke für den Hinweis. So, damit ist NRW in ganzer Kürze schon fertig. Gut, danke. Frage an Masch, an NRW? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Rheinland-Pfalz. Jürgen. Ja, ich höre dich an. Erstmal schönen Abend. Ja, bei uns könnt ihr euch denken. Erstmal die Aufarbeitung der Wahlen. Dann nebenher läuft Abhängen der Plakate. Wir haben vom Landesvorstand schon, bevor die Wahlen oder das Ergebnis bekannt war, 10 Tage vorher haben wir schon gesagt, wir machen auf jeden Fall einen neuen Wahlparteitag. Und wir brauchten noch keinen, aber wir würden gerne mit entweder mit neuem Vorstand oder anderem Vorstand in einer etwas andere Piratenzukunft starten und haben deshalb den Parteitag ganz früh vorgezogen, weil es nutzt jetzt nichts, wenn wir neue Ideen, neue Strukturen aufbauen oder wie Schnappi gesagt hat, wenn da mal Butter bei die Fische kommt und im Juli wechselt der Vorstand und dann kommt vielleicht wieder was ganz anderes bei raus. Deshalb haben wir da einfach gesagt, wir ziehen einen Strich. Das können vielleicht einige weglaufen nennen oder was weiß ich. Aber es soll einfach ein Neuanfang sein, weil das Ergebnis war, so wie es jetzt gekommen ist, war eigentlich klar. Ja, gehofft haben wir mehr, aber ich denke, wer realistisch war, wusste, dass da nicht mehr bei rauskam. Und so geht es halt nicht weiter. Ich möchte nur, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich möchte die anderen, die jetzt Wahlkampf machen, auch davor warnen, einfach weiterzumachen und auch sagen, wir haben neue Ideen, wir machen was anders. Ich glaube, wenn wir nicht erstmal eine Analyse aufarbeiten, dass nicht nur diese 3 Wahlen, die jetzt waren, sondern eigentlich auch noch 4, 5 Wahlen vorher, theoretisch müssten wir eigentlich bei der Niedersachsenwahl, bei der letzten Niedersachsen-Landtagswahl beginnen, weil von da ab wurde es immer von Wahl zu Wahl immer weniger. Und jetzt einfach was Neues aufzubauen, ohne überhaupt zu wissen, woran kann es gelegen haben oder woran, ja, wo meinen wir, kann es dran gelegen haben. Und jetzt einfach was anders zu machen, kann sehr schnell wieder zu neuem Frust führen. Und dann wird der Mangel an Manpower, der ja überall, glaube ich, zu spüren ist, noch deutlicher werden. Ich würde mir also vom BUFO da ganz klar wünschen, dass da jetzt mit Leuten, die Wahlkampf gemacht haben, die länger Wahlkampf gemacht haben, mal probiert wird, eine Analyse zu machen. Und wir werden das für Rheinland-Pfalz auf jeden Fall machen. Das ist nicht jetzt sagen, was kann man besser machen, was kann man anders machen, sondern eine wirkliche Analyse. Was ist wirklich falsch gelaufen? Wo steht die Piratenpartei? Wo stand die Piratenpartei? Und erst wenn wir das wissen, wollen wir neue Ziele für die nächsten Jahre ausgeben und nicht einfach loslegen und wieder irgendwo hinrennen, wie wir das eigentlich bisher nach jeder Wahl gemacht haben. Gut, das war ein bisschen viel, aber deshalb haben wir uns entschlossen, auch neue Wahlen zu machen. Wenn also bei uns die Piraten sagen, nein, wir wollen das nicht, wir wollen jetzt lieber, weiß ich, schnell wieder andere Sachen und ruckzuck weitermachen, dann kann sein, dass es einen neuen Vorstand gibt oder wenigstens Veränderungen im Vorstand gibt. Und dann muss man mal sehen, wohin es dann läuft. So, das jetzt von mir. Fragen gerne. Danke. Frage an Jürgen? Weniger eine Frage, sondern ich möchte das mal aufgreifen, was du gesagt hast jetzt bezüglich der fehlgelaufenen Wahlen, spätestens seit der Niedersachsenwahl. Und da hast du eigentlich immer die Frage gestellt, was ist schief gelaufen oder was haben wir falsch gemacht? Ich würde die Frage eigentlich noch ein bisschen aufweiten. Haben wir eigentlich tatsächlich so viel falsch gemacht ist das nur schlicht und simpel jetzt nicht unsere Zeit und draußen läuft im Prinzip alles gegen uns und ja, wir sind ein bisschen thematisch jetzt gerade nicht so besonders gefragt. Und wenn das so ist, was müssen wir da was machen und können wir da überhaupt was machen? Ich möchte diese Frage nur mal so in den Raum stellen, damit die Frage der ewigen Selbstbeschuldigung auch ein bisschen wegnehmen. Ja, man muss einfach die Wähler fragen, denke ich, was ich sehr oft mache. Und die Aussagen sind eigentlich Standard bei fast allen. Ne? Ihr wart ja ganz lustig vor ein paar Jahren noch und dann habt ihr euch gegenseitig so zerfleischt, dass kein Mensch sowas jemals mehr wählen könnte. So, das ist eigentlich die Hauptaussage. Ich denke, das zählt alles da rein. Wir können nicht, eine Analyse bedeutet nicht, was haben wir falsch gemacht. Und wenn bei einer Analyse rauskommt, kann ja genauso gut rauskommen, wie gerade gesagt wurde, es wurde nichts falsch gemacht. Die Piraten passen nicht oder die Themen der Piraten passen nicht in die Zeit. Oder, ja, was gerade gesagt wurde, ist klar, das hört man an jedem Infostand. Ihr wart lustig und zurzeit, ihr habt euch aufgeregt, das hört man immer. Aber auch da kann man ja was gegen machen. Nur muss man sich dann auch eingestehen, das ist unser Fehler gewesen oder das ist die Route gewesen, die wir falsch getroffen haben. Und dann muss man Gegenmaßnahmen dafür ergreifen. Man kann nicht sagen, ja, es geht dann so weiter. Wie gesagt, man weiß nicht, aber es ist eine Analyse. Und was bei einer Analyse rauskommt, muss man erstmal sehen. Also ich denke, es hat auch viel mit den Medien zu tun. Die Medien haben uns gehypt und haben uns genauso schnell auch wieder fallen gelassen. Natürlich, die internen Querelen haben das zu ihrem Beitrag geleistet. Aber wir hätten die Medien uns nur ein Zehntel so viel promotet, wie die AfD negativ promotet wurde, dann wären wir heute ganz anders da. Die haben, das muss man einfach sehen. Und wir müssen versuchen, wieder die Medien für uns zu gewinnen. Es liegt weder am Programm noch an anderen Sachen. Also klar, wir haben interne Probleme gehabt, aber das ist nicht der ausschlaggebende Grund. Die Leute kommen ja teilweise hin, euch gibt's noch. Und das liegt daran, weil alles unter den Tisch gekehrt wird. Jede Pressemitteilung wird nicht veröffentlicht oder nur noch ganz, ganz wenig. Die Hauptmedien laden uns nicht ein. Und das sind Geschichten. Und deswegen hat auch die breite Wählerschaft keine Notiz mehr von uns erhalten. Das ist ein Riesenproblem. Da müssen wir ran. Also die Medien sind mitschuld. Ja, wir sehen ja jetzt schon, es kommen ganz viele verschiedene Punkte. Und genau das wäre eine Analyse. Eine Analyse wäre, die ganz vielen verschiedenen Punkte mal aufzunehmen, die ganz vielen Punkte gewichten, die ganz vielen Punkte vielleicht, wenn es ganz gut klappt, vielleicht sogar einen Projektplan umzusetzen und ja, da mal eine Roadmap, eine Mindmap rauszumachen, wie man am Ende die ganzen Sachen kanalisiert. Ich denke, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die da reinspielen. Und so wie wir gerade hören, hat ja jeder sein Ding, wo er meint, wo es dran liegen könnte. Ich denke, das ist ein guter Stichwort. Man sollte wirklich Geld in die Hand nehmen und einen externen Profi mal nehmen und der uns von außen betrachtet und auch sagt, hier sind eure Stärken und hier sind eure Schwächen. Wenn wir das selber machen, drehen wir uns im Kreis. Also ich denke, eine externe Expertise wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht und dafür sollte man mal Geld in die Hand nehmen. Ja, das wäre ja alles Anregungen. Ich sehe gerade, Jessica, du wolltest ja was sagen. Genau. Wir haben jetzt gerade wieder die letzten Tage so gestern positiver Tagesspiegelartikel, die sind dadurch, dass wir mit Videos so über die Bezirkspolitik aufgefallen sind, haben sie uns davor schon mal einmal positiv wiedergebracht. Jetzt heute, was war das, irgendwie Berliner Tagesblatt, wir hatten einmal Chemnitz, die Strafbefehle, Cannabis, jetzt wieder in der Berliner Zeitung. Es ist gerade so, wenn wir Begeisterung, Berliner Piraten sind weiter auf Kurs, war so die Überschrift. Wir sind weiter dabei. Wir strahlen Optimismus aus, Motivation. Wir müssen jetzt denen liefern Bilder. Gerade ist es tatsächlich, dass wir wo, hey, scheiße, Wahlschock, AfD, gucken, wenn wir was Positives ausstrahlen, so, hey, wir sind noch dabei und wir strahlen ein Wir aus, ein Zusammenhalt und irgendwas Zug mit dem Bürger herstellen. Das ist, die Wähler wollen wissen, was sie bekommen. das war so ein Fazit, was so bei uns beim Tagesspiegel-Redakteur, und das finde ich schon ganz richtig. Sie wollen Piraten, die sind wie wir. Ne, jemand, mit dem sie sich in Bezug setzen können. Sympathische Menschen, nicht zerstritten, dagegen, wir zeigen jetzt unsere Vielfalt, was wir verschiedene Vertreter wie die Bevölkerung haben. Die Scheiße, wir haben das bessere Programm, wir haben die Sachen, die sie eigentlich auch wollen. Entschuldigung, dass ich eure Negativstimmung so ein bisschen jetzt kaputt mache, aber wir müssen positives Motivation ausstrahlen und dann wird das hier. Nö, ich stimme dir durchaus zu, dass wir es schaffen müssen, unsere positiven Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich denke, da haben wir durchaus einiges zu bieten. Aber genau das, was wir jetzt gehört haben, haben wir seit Niederwachsen nach jeder Wahl gehört. Positiv, natürlich haben wir ein gutes Programm, natürlich haben wir positive Leute. Das hat nichts mit negativer Stimmung zu tun. Das hat was mit, es geht nicht einfach weiter. Und ich habe nach keiner Wahl gehört, oh, jetzt haben wir negativ, jetzt machen wir nicht weiter, jetzt wollen wir nicht. Sondern es ging immer, immer weiter, positiv, wir machen was, wir tun was, wir haben das gute Programm. Aber irgendwie klappt doch was nicht. Das hat nichts mit negativer Stimmung zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir, ich glaube immer, wir arbeiten es nicht auf. Und das finde ich super, was ihr macht. Das ist jetzt ganz schwierig, was zu sagen, weil es dann einfach wieder negativ klingt oder wieder, weiß ich nicht, wir wollen nicht oder sowas. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich denke, wir wollen es richtig machen. Und dieses, wir machen weiter und wir sind positiver, wir stellen das nach vorne, habe ich nach jeder Wahl und vor jeder Wahl gehört. Und haben wir auch gemacht, das liest du in jedem Pad, das liest du überall, nur irgendwo, weiß ich nicht, ich weiß es einfach nicht. Und dafür, denke ich, müssten wir mal irgendwas machen. Ja, Jürgen, du hast es doch gerade richtig zusammengefasst, auch du, wir wissen es nicht richtig. Und warum wissen wir es nicht richtig? Weil man nie wirklich von außen jemanden richtig drauf schauen lassen. Ne? Man hätte vielleicht auch mehr, ich kann nur ein gutes Beispiel sagen, auch ein bisschen vielleicht, auf manche Medienvertreter hören sollen, die teilweise, ich weiß das, die sind sogar zu mir gekommen und haben gesagt, wo seid ihr Piraten? Liefert was? Dann bringen wir euch ja wieder. Und ich merke im Augenblick, gerade in Berlin, das ist nämlich wirklich zu beobachten, dass da im Augenblick, dass die einen Gegenpol suchen. Die werden nämlich jetzt versuchen, die AfD komplett runterzuschreiben, ne? Und dazu brauchen sie einen Gegenpol. Und da haben wir eigentlich meiner Meinung nach was richtig gemacht. In der ganzen Geschichte jetzt haben wir unsere eigene Agenda gefahren und haben eben nicht dieses wie die anderen entweder hinterherlaufen hinter der AfD und dann ihre Themen oder das komplette Bashing. Beides haben wir nicht extrem betrieben. Und deshalb haben wir jetzt die große Chance, da irgendwo reinzustoßen. Aber das heißt ja nicht, dass wir in Rheinland-Pfalz nicht in den Medien vorgekommen sind. Das stimmt gar nicht. Wir sind in den Medien vorgekommen. Ich kann es jetzt nicht für überall sagen, aber es gab mehrere Zeitungsberichte über die Piraten. Es gab mehrere Zeitungsberichte über Direktkandidaten. Es gab sogar zum Schluss einen relativ großen Zeitungsbericht. Wir hatten ein Treffen mit allen Kandidaten. Da war der Sekor da, da waren zwei vom Landtag aus NRW da. Einen Abend, da war fast die ganze Zeit, was es schon lange nicht mehr gab, ein Redakteur der Zeitung da, der auch eine halbe Seite fast geschrieben hat darüber. Der hat ÖPNV gebracht, der hat BGE gebracht, der hat sich mit den Leuten unterhalten, hat das auch positiv gebracht. Der Direktkandidatin in Koblenz, in Marie, hatte über eine halbe Seite ihre Vorstellung. Also es ist nicht so, dass wir nicht präsent waren, aber es hat trotzdem da nichts gemacht. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. Also ich fände es klasse, wenn wir aufarbeiten würden. Wenn das nicht gewünscht ist, okay, man kann auch weitermachen. Das sehe ich auch so. Und positiv weitermachen. Nee, Jürgen, das ist ja deshalb, habe ich ja vorhin gesagt, ich werde mit Christus und hier in der Runde spreche, dass man das, wie gesagt, Strategie für die Zukunft, und da gehört natürlich zur Strategie, gehört natürlich im Vorfeld immer eine Analyse, ne? und ich gehe da teilweise mit dem Vorschlag vorhin mit, nicht bloß die Analyse aus uns raus, sondern dass man da vielleicht mal wirklich Geld in die Hand nimmt. Und wir hatten zur Bundestagswahl schon mal ein Angebot, dass man damals aus Gründen ist das dann ausgeschlagen worden, will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber dass man in die Richtung tatsächlich was tut, ne, und vielleicht dadurch vorwärts kommt. Ne? Und deshalb die Anregung, das sollte man jetzt in Angriff nehmen. Und da ist, glaube ich, genau diese Runde hier geeignet dafür. Und dann, deshalb sollte man darüber nachdenken. Ja, ich halte diese Runde eigentlich auch für geeignet, zumal wir meines Erachtens durchaus unterschiedliche Charaktere sind und lang genug in dieser Partei auch vorhanden, um zu wissen, wie die eigenen Landesverbände ticken, auch wie sie unterschiedlich ticken und in ihren einzelnen Bestandteilen ticken. Also ich denke, von uns kann durchaus in einer offenen Runde sehr, sehr viel zusammengetragen werden, was auch zu Klärung führt, was letztlich auch zu einer Analyse führen müsste, wo wir unsere Stärken, wo wir unsere Schwächen haben und was auch anders gemacht werden könnte. Und insofern würde ich ein Treffen in naher Zukunft der Polgefs durchaus auch für richtig halten. Na, ich denke, das können wir beim nächsten Mal einfach mal nochmal zur Diskussion stellen. Ihr könnt es ja jetzt die Polgefs, die hier anwesend sind, und manche hören vielleicht ja auch noch die Aufnahme an oder sonst irgendwas, ne? Dass man da einfach das nächste Mal auf die Agenda nimmt, ne? Und eventuell so ein Projekt oder so irgendwas draus machen und uns in die Richtung mal bewegt, ne? Sollte durchaus möglich sein, weil wir haben ja auch noch die Themenbeauftragte, die da ja auch noch gerade mit den Themen reinkommen können. Das würde eigentlich ziemlich gut zusammenpassen. Also ich werd gucken, dass man das irgendwie unterkriegt und dass man das beim nächsten Mal dann näher besprechen. Dann könnt ihr auch bei euch in der Landesverbände bis runter in die Kreisverbände vielleicht schon mal das ansprechen an bestimmter Stelle und ob das überhaupt gewollt ist und ob man das irgendwie so machen kann. Gut, noch Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hätten wir jetzt bald Schleswig-Holstein und Thüringen. Ist da irgendjemand da? Ihr habt mich vergessen, Saarland. Oh, Saarland, sorry, habe ich, ja, das habe ich sehr gerade. Einer war fein. Ich habe auch nicht so viel, also wie immer, wir waren jetzt auch die letzten Tage mit Wahlkampf beschäftigt, haben unsere Nachbarverbände Rheinland-Pfalz auch unterstützt mit Leuten, waren an Infoständen und so weiter. Ja, Positives wird diese Woche geschehen. Unser Projekt, was wir maßgeblich mit voran und aufgebaut haben in Giesingen, also Freifunk, wird Thema werden von Plus Minus. Die machen eine große Reportage drüber. Da werden wir mal schauen, wie wir uns da platzieren und positionieren können in dem Beitrag. Und ansonsten arbeiten wir natürlich auch die Ergebnisse, die schlechten Ergebnisse mit auf des Wahlkampfs und versuchen jetzt auch für unseren Wahlkampf, der dann 2017 stattfinden wird, auch eine neue Strategie zu fahren, auch da mit Expertise von extern mal schauen, wo wir stehen und wie wir es anders machen können. Ja, so viel von meiner Seite. Sorry erstmal, dass ihr das übersehen habt. Und noch eine Frage an Saarland. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir eigentlich mit der Polgefs durch. Oder habe ich noch jemanden vergessen? Der meldet sich jetzt. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir jetzt zu der Themenbeauftragten. Urheberrecht Bruno sehe ich im Augenblick nicht. Dann wäre Sozial. Politik, Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich ganz gut. Es gibt nicht viel zu berichten. Ich habe auch nur die Termine eingetragen, die jetzt vorstehen und wollte nur auf einen aktuellen Titel, also einen aktuellen Bericht auf unserem Blog hinweisen über die Zukunft der Arbeitslosenversicherung und mehr gibt es momentan nicht zu berichten. So, jetzt höre ich nichts mehr. Wir sind so fasziniert, wir sind alle still. Okay, alles klar. Was möchtest du denn hören, Gernot? Ja, ob noch Fragen sind. Los Leute, ab an Saalmikrofon, bombardiert Gernot mit Frage. Das scheint nicht der Fall zu sein. Denn Gernot, Frage von mir, das wäre vielleicht dann auch direkt an Marsch. Die Geschichte, wo ich schon mal angesprochen habe, in Nordrhein-Westfalen, BGE-Konferenz. Ja, kann ich momentan nicht nichts zu sagen. Also ich habe, es ist keine Anfrage gekommen aus NRW. Okay, dann muss ich mich nochmal dahinter klemmen. Masch, Frage von mir an NRW mit der jetzt im Unverbeckthaus mit deiner Konferenz. Habt ihr da einen Finanzplan oder Übersicht oder so irgendwas und was euch das gekostet hat, beziehungsweise dass man daraus was machen könnte? Weil wir haben eigentlich vor, eventuell eine Konferenz zum BGE auch im Unverbeckthaus zu machen, etwas Größeres, auch mit vielleicht mit sogar etwas international und die Geschichte, dass wir da vielleicht einen Finanzplan und einen Ablaufplan oder so irgendwas erstellen müsste. Und wenn ihr da schon was habt, wäre das natürlich hilfreich, wenn man da schon mal Vorinformationen hätte. Beide Veranstaltungen, die ich jetzt eben genannt habe, sind von der Fraktion der Piraten im Landtag NRW veranstaltet worden. Spricht doch einfach mal den Thorsten Sommer an, weil der da so federführend den Hut auf hat. Du kannst alternativ auch den Oliver ansprechen. Der hat die Samstag-Geschichte geplant gemacht. Ich kann zu den Zahlen und zu den Kosten leider Gottes gar nichts sagen. Also ich würde schon, Entschuldigung, ich würde mich an die beiden in der Fraktion wenden. Die geben sicherlich Antwort. Oder du bittest mich, die zu fragen und weiterzuleiten, halte ich aber für blöd. Nein, das ist, ich kann selber fragen, das wäre ja Tour, ne? Weil das wäre schon hilfreich, das soll, soweit ich das denke, ich bin angesprochen worden, das soll auch wieder über die Fraktion laufen, ne? Bloß die haben eben nicht die Ressource, das zu planen, aber wenn es das jetzt gäbe hat, dann ist das natürlich hilfreich, wenn man von denen schon mal vorab da Übersicht hat, dann kann man da ein bisschen damit hantieren, man muss das Rad jetzt wieder neu erfinden und alles wieder neu machen. Und vor allen Dingen haben den Überblick über den Terminplan des Unperfekthauses. Das ist nämlich ziemlich bebucht. Jo, gut. Das war nur so am Rande noch zu der Geschichte. Dann noch Frage an Gernot. Vielleicht noch. Das Unperfekthaus rechnet nach Personenanzahl ab. Und das liegt irgendwie bei pro Person normalerweise irgendwo bei 30 Euro. Ja, das ist diese Flat im Unperfekthaus. Also es ist die erste Veranstaltung, die ich mitbegleite im Unperfekthaus. Habe auch Verbindungen dahin. Ne? Also das passt schon. Gut. Ja, nur zur Information, also ist es eher unwahrscheinlich, dass die noch irgendwie andere Preise nennen. Also kannst du eigentlich von diesem Preis und von diesem Preis kannst du eigentlich ausgehen. Gut, dann kämen wir mal zur Gesundheit. Wolf Dietrich. Ja, wie im PET eingetragen, der nächste Termin ist am 7.4. 20 Uhr in Mambel. Die Neuwahl Koordinatoren steht an, sowohl für die AG Gesundheit wie Gesundheitspolitik. Und die AG soll sich mal darüber unterhalten, wer Interesse hat für eine Themenbeauftragung. Das wäre es eigentlich. Zu den Fragen, warum das mit den Wahlen so schlecht geklappt hat, ist im Gesundheitsbereich schon ein bisschen diskutiert worden. Es ist sicherlich aller Ehren wert, das Ganze positiv zu sehen. Nur bei jeder Prozentzahl an Wählerstimmen unter 1% sollte man irgendwann versuchen, auch mal die Realität in die Diskussionen einzubeziehen. Da sind sicherlich alle aus der Gesundheit dafür. Das wäre schon. Da muss ich aber gleich nachfragen, was ist denn die Realität deiner Meinung nach? Ich habe kein Mandat für andere Bereiche als Gesundheit. Im Bereich Gesundheit ist die Realität, dass sich einige Piraten auf Landesebene einen Spaß daraus gemacht zu haben scheinen, absoluten Unsinn, gesundheitspolitischen Unsinn in die Öffentlichkeit zu vertreten und damit dafür gesorgt haben, dass wir in den Kreisen, in denen Gesundheitspolitik gemacht wird, jenseits der Piraten, einfach nicht mehr ernst genommen werden. Also fachlich schlechtes Herangehen. Völlige Ahnungslosigkeit, das war ja beim Bundesparteitag auch der Beitrag von Georg Borowiczyni, der glaubte, in dem Antrag zur Gesundheitspolitik konservative Aspekte gesehen zu haben. Das zeigt einfach nur, dass er ihn weder gesehen noch gelesen und wenn er ihn gelesen hat, dann nicht verstanden hat. Noch Frage oder Anregungen an? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter. Umwelt, Bernd Schreiner, tut Dinge, Energiepolitik, der Michael Wernt hat sich für heute entschuldigt, ist bei einem Termin. Und dann rufe ich die andere komplett, der Rest noch jemand von der Themenbeauftragte hier. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal die Frage, Jürgen Themenbeauftragter oder Paul Geff, den ich übersehen habe. Ansonsten würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Scheint nicht der Fall zu sein, dann wären wir bei Top 4, Input der Themenbeauftragte. Da sehe ich auch keinen Eintrag. Möchte da jemand noch was dazu sagen? Scheint auch nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zu Top 5, aktuelle politische Lage. Es ist nichts Besonderes passiert. Also nichts, was von Dauer ist, wie alle anderen Parteien auch sagen. Ja, ich denke, das ist ganz klar. Was mir da ein bisschen bei einfällt, Thomas, ist, was mir aufgefallen ist, wenn man das auch jetzt in der Analyse, nicht bloß in unserer anschaut oder sonst irgendwas, also in der ganzen Strategie, dass man wirklich über unsere mal ausgerufene Strategie, also Thema statt Köpfe, mal extrem nachdenken sollte. Weil gerade die letzte Wahl jetzt zeigt eigentlich, dass auch mittlerweile Landtagswahlen und Bundestagswahlen meiner Meinung nach immer mehr in Richtung Personalwahl tendiert. Ja, nein. Welche bekannten Köpfe haben wir? Seien wir doch mal ehrlich. Also vielleicht kennen 3 bis 5 Leute Sekor und dann hört es auch schon auf, was den Bundesvorstand betrifft. Ja, der eine oder andere kennt auch noch Christos. Auf kommunaler Ebene sind vielleicht der eine oder andere jetzige Mandatsträger schon bekannt und wird das auch bei uns hier zumindest in der Kommunalwahl wahrscheinlich nutzen. Ansonsten ist es nun mal das Schicksal von Mitgliedern von Parteien, die nicht jeden Tag mit Bild in der Zeitung sind, dass man ihre Leute einfach nicht kennt. Und von daher ist es tatsächlich zu überlegen, ob wir Köpfe nehmen sollten. Was spricht noch gegen Köpfe? Na, das haben wir doch bei der letzten Bundestagswahl gemacht. Da haben wir doch ganz viele mehr oder minder gut aussehende Menschen auf die Plakate gepackt mit mehr oder minder guten Sprüchen. Und so wahnsinnig weit sind wir damit auch nicht gekommen. Solange wir es nicht schaffen, tatsächlich Köpfe in den Medien zu platzieren, die dann auch entsprechend bekannt sind und wo man dann auch gerne zuhört, weiß ich nicht, ob das tatsächlich ein sinnvolles Vorgehen ist. Und noch ein Punkt, wenn man sich mal die CDU anguckt, die wirbt eigentlich nur mit Merkel. Dass da dann irgendein lokaler Vertreter auch mal auf ein Plakat kommt, ja, das ist auch in so 5% der Plakate dann die Fälle, der Fall. Und naja, ich weiß nicht, ob ich was davon halten soll. Just my two cents. Ja, zu Köpfen würde ich auch sagen, wir brauchen nicht unbedingt Köpfe, die von vornherein bekannt sind, aber die, wenn sie sich bekannt machen, dann müssen sie eloquent sein, sie müssen überzeugend wirken, sie müssen das lang anhalten können, lange durchhalten können. Wir in Brandenburg hatten ja mal relativ kurz die Anke Domscheit-Berg als einen Kopf gehabt, der sich präsentieren kann, der in den Medien durchaus präsent sein kann, nicht immer überall gut ankommt, aber durchaus sich darstellen kann und damit auch die Piraten gut darstellen könnte. An der haben sich aber einige in unserer Partei auch im Landesverband gerieben und sie sich dann auch schließlich an uns. Das hat nicht lang gehalten. Also ich will damit nur sagen, Köpfe ist schön und gut, aber da muss dann auch eine Parteiverankerung auf Dauer drin mit verbunden sein. Dass sich die Leute immer aneinander reiben. Jungs, ihr wollt nicht irgendeine glattgeschliffenen Leute nach vorne bringen. Das bringt nichts. Nein, es müssen Persönlichkeiten sein. Und an denen reibt man sich nun mal. Das ist, aber wir müssen zusehen, wie wir damit klarkommen. Also ich würde auch den Vorrednern recht geben. Ich bin auch mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, ich war vorher auch ein Verfechter von Köpfen und die verbinden mit Themen. Mittlerweile denke ich wieder, dass sinnvoller ist, auf Emotionen zu setzen, starke starke Bilder mit kurzen Texten oder Fragen oder irgendwie nochmal zurück zu den Wurzeln zu gehen, statt nur auf die Köpfe zu sitzen. Also jetzt, ich habe ja diese beiden Plakate, also die beiden Länder gesehen, was an Plakaten raus war, und ich fand das grottenschlecht und langweilig, weil nur Kopf und Text und überhaupt, und wir unterscheiden uns überhaupt nicht mehr von der vom Design oder von der Originalität her von anderen Parteien, und das ist einfach schlicht und einfach langweilig. Wir müssen einen völlig neuen Ansatz finden, wir müssen frecher werden, Fragen stellen, einfach mehr Emotionen wecken und das mit den Köpfen, ich weiß nicht, das kann man machen, wenn man wirklich ein oder zwei Personen hat, die hervorragend bekannt sind dann, aber so generell, ich persönlich tendiere auch wieder dazu, zurück zu den Basics und lieber ein paar Fragen oder emotionale Plakate zu machen, mit wenig Text, als das, was wir jetzt die letzte Zeit gefahren haben. Also zu den Köpfen gehört natürlich, dass du die Personen aufbaust, dass du diese Personen überall hinschickst, dass diese Personen irgendwie sich bekannt machen, wie es Helmchen gemacht hat oder Anke Domscheit-Berg. Ja, ich will das ja auch nicht ausschließen. Also vielleicht auf der Kommunalebene macht es auch durchaus Sinn, aber so grundsätzlich sollte man vielleicht wirklich auf eine andere Strategie fahren, aber das müssen wir dann sehen, gemeinsam. Wir müssen diese Köpfe auch haben. Habe fertig. Okay, danke. Habe ich etwas in Diskussion angestoßen? Also ich möchte noch mal eins einwerfen, das hatte ich schon zur Bundestagswahl eingeworfen. Ich habe immer gesagt, Themen mit Köpfle oder mit Köpfchen. Könnt man auch drüber nachdenken. Okay, aber ich will nicht weiter provozieren. Gibt es dazu noch Meinungen? Weil wir sind etwa 58, dann könnte man das mal richtig mit 21 Uhr heute schaffen. Oh ja, ich muss hoch den Polkers. Du bist bei den Polkers. Ja, den Gen 6, meinte ich ja. Du bist bei der Polkers, was? Jetzt ist der auch schon verwirrt. Okay, dann denke ich, keine weitere Nachfrage. Dann bedanke ich mich herzlich auch für die angeregte Diskussion, Aufnahme, Rest dieses Protokoll so mitgeführt haben. Herzlichen Dank, wünsche euch einen schönen Abend und würde 20.59 Uhr heute die Sitzung schließen.